bettelkrank am Herzen, schleppt ich meine langen Tage. Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut. Und zu enden meine Schmerzen ging ich einen Schatz zu graben. Meine Seele sollst du haben, schrieb ich hin mit eigenem Blut. Und so zog ich Kreis um Kreise, Städte, wunderbare Flammen, Kraut und Knochen, Werk zusammen, die Beschwörung war vollbracht. Und auf die gelehrte Weise grub ich nach dem alten Schatze auf dem angezeigten Platze. Schwarz und stürmisch war die Nacht. Und ich sah ein Licht von Weiten, und es kam gleich einem Sterne hinten aus der fernsten Ferne, eben als es 12 schlug. Und da galt kein Vorbereiten, heller ward's mit einem Male von dem Glanz der vollen Schale, die ein schöner Knabe trug. Holde Augen sah ich blinken unter dichte Blumenkränze, in das Trankes Himmels Glanze trat mir in den Kreis herein. Und er hieß mich freundlich trinken, und ich dacht, es kann der Knabe mit der schönen lichten Gabe wahrlich nicht der Böse sein. Trinke Mut des reinen Lebens, dann verstehst du die Belehrung, kommst mit ängstlicher Beschwörung nicht zurück an diesen Ort. Grabe hier nicht mehr vergebens. Tagesarbeit, Abendsgäste, saure Wochen, frohe